Träumen geht's nicht nur voran. Manchmal zählt mehr, was man sich wünscht, als das, was man kann. Und ich träume meine Träume und hey, ich stehe noch. Und ich lebe meine Wahrheit und das Hoch in mein Herz pocht. Denn ich weiß genau, wo ich bin, denn ich weiß, wohin ich gehen will. Denn mein Verlangen bleibt niemals still. Frage, bevor ich sicher bin. Gedanken sind wie Ziele, denn sie führen dich wohin. Träume zeigen in die Zukunft, man vergisst Vergangenes. Und es ist nur wichtig, dass man Träume nie vergisst. Und ich träume meine Träume und hey, ich stehe noch. Und ich lebe meine Wahrheit und das Wurf in mein Herz pocht. Denn ich weiß genau, wo ich bin, ich weiß, wohin ich gehen will. Mein Verlangen bleibt niemals still. Auch wenn ich nicht erreiche, worauf ich dauernd hoffe, habe ich es schon längst geschafft in meinem Kopf. Denn meine Fantasie ist mein höchstes Gut. Auch wenn du mich nicht verstehst, mir gibt sie Mut. Und ich träume meine Träume und hey, ich stehe noch. Und ich lebe meine Wahrheit und das Wurf in mein Herz.